Ja, viel Spaß. Okay. Also, ich erzähle euch heute was zu den historischen Bedingungen, Funktionen und Grenzen keynesianischer Krisenverwaltung oder warum ein Zurück zu Keynes heute kein Ausweg aus der Krise sein kann. Damit ist schon ein bisschen markiert, wo ich mich positioniere. Also, wer auch immer heute was von Keynes hört, weiß irgendwie, es gab diese goldenen Jahre des Keynesianismus, da war alles irgendwie gut oder zumindest besser und nicht so schlimm wie heute. Dann wurde es schlechter. Und wenn wir jetzt zurück zu Keynes gehen, dann wird es wieder besser. Ich werde euch zu zeigen versuchen, warum ein Weg zurück zu Keynes eigentlich heute der richtige Weg wäre, damit die alte Scheiße, das ist ein korrektes Marx-Zitat, damit die alte Scheiße sich erst so richtig wiederherstellen würde. Gut. Aufbau und Gliederung. Ihr könnt euch aussuchen, weil ich wurde vorher gefragt, ob ich vielleicht zwischendrin eine 10 Minuten Pause machen würde, statt vor der Diskussion. Das könnt ihr euch dann selbst aussuchen. Also ich würde so in der Mitte des Vortrags einen Cliffhanger einbauen, damit ihr dann auch wiederkommt. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr dann gleich die Zigarettenpause haben wollt oder erst vor der Diskussion. Der Vortrag ist so aufgebaut, dass ich euch erst mal im ersten Teil so ein bisschen zeige, was der Keynesianismus als Mythos und regressive Utopie, also rückwärtsgewandte Utopie heute so ist, also wenn Leute vom Keynesianismus träumen, und das tun sie alle von ganz weit links bis ganz weit rechts, dann werde ich euch ein bisschen versuchen zu veranschaulichen, warum der Keynesianismus als Realität keineswegs so schön und so allgemein glückselig war, wie das in diesen rückwärtsgewandten Utopien erscheint. Das werde ich erstmal ein bisschen theoretisch tun und dann werde ich so historisch kurz durch wichtige Phasen des Keynesianismus durchgehen, um auch zu erklären, warum der Keynesianismus als wirtschaftspolitisches Modell in den 1970er Jahren aufgegeben wurde. Dann kommt der Cliffhanger und dann kommt eigentlich der wirklich spannende Teil des Vortrags, weil die vorhergehenden Teile könntet ihr so ungefähr auch von anderen Leuten hören. Die Deutung im zweiten Teil könnt ihr auch nur grob in die Richtung vielleicht nur von 4 bis 5 Leuten auf dieser Welt derzeit hören und in der Deutung, wie ich das mache, nur von mir, weil auf den Begriff den Neoliberalismus nicht als alternatives Wirtschaftsmodell, sondern als eine durchgedrehte Variante des Keynesianismus zu interpretieren, darauf habe ich das Patent bisher noch. Das könnt ihr also wirklich nur von mir hören. Und wie immer, ne, die durchgedrehten Sachen sind natürlich die, die global, ökologisch, ökonomisch und sozial am destruktivsten sind, aber dafür erkenntnispraktisch dann irgendwie auch wieder am spannendsten. Das ist so die Ambivalenz, in der man sich da bewegt. Im letzten Teil will ich euch dann zeigen, warum zurück zu Keynes nicht geht und warum uns Keynes selbst, also nicht nur Marx, sondern auch Keynes selbst eine Flaschenpost hinterlassen hat, in der sinngemäß drinsteht: Kinder, bei dem Stand von Arbeitsproduktivität, den ihr erreicht habt, werdet endlich erwachsen, hört mit diesem irrsinnigen Kapitalismus auf und macht was Vernünftiges. Gestaltet eure Beziehungen anständig, verwendet eure schöne, viele freie Zeit, die ihr habt, sinnvoll und so weiter und so fort. Und als kleine Zugabe werde ich euch dann auch noch erzählen, wie man das macht. Also natürlich nicht ganz genau, weil das muss die Gesellschaft selbst herausfinden, aber ich werde euch die richtigen Fragen mitgeben, die man stellen muss. Und ein paar Ansatzpunkte, wie man da hinkommen kann, also in die postkapitalistische Gesellschaft. Und wenn das jetzt keine marktschreierische Ankündigung war, dann weiß ich es auch nicht. Okay, also Mythos und regressive Utopie, der bessere Kapitalismus. Um zu verstehen, warum sich Leute heute dahin zurückträumen, sollte man sich vielleicht erstmal so ein paar Impressionen des globalen Kapitalismus 2015 reinziehen. Wir haben gerade weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor den ökologischen, ökonomischen und geopolitischen Folgen unseres globalen Produktions- und Wachstumsmodells. Und es soll jetzt niemand mit der Unterscheidung von Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen kommen, weil ob jemand vor einem Krieg flieht, der an unserem Wachstumsmodell hängt, oder einfach davor, dass er sonst verhungern würde, macht für mich jetzt keinen Unterschied. Wir haben eine Explosion der weltweiten kriegerischen Auseinandersetzungen seit 1990. 2014 ist nach dem Heilbronner Institut für internationale Konfliktforschung mit 424 politischen Konflikten weltweit das kriegsreichste Jahr bisher gewesen, seit Beginn der Untersuchung. 2015 wird es aber wahrscheinlich toppen. Wir haben eine weitere Zunahme von Landgrabbing, CO2-Ausstoß, Ressourcenvernichtung und wir haben Prognosen, die realistisch und niedrig geschätzt davon ausgehen, dass wir in den nächsten 10 Jahren bis zu 250 Millionen Refugees weltweit haben werden, aus diesen Gründen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es da aussieht, wo die Leute hinfliehen, also im goldenen, gelobten Europa. Wir haben 23,5% Jugendarbeitslosigkeit im EU-Durchschnitt, also ein Viertel der nachwachsenden Generation ist arbeitslos. Und arbeitslos heißt leider nicht, dass man freie Zeit hat, sondern dass man abgehängt ist. Das sieht in einem Krisengewinnerland wie Deutschland natürlich besser aus, aber gucken wir mal so in die europäische Peripherie. Da haben wir Spitzenreiter Griechenland und Spanien, 50-60% Jugendarbeitslosigkeit, also die Hälfte, mehr als die Hälfte der Generation der unter 30-Jährigen hat keine Arbeit mehr und damit auch keine Perspektive und ist nicht mehr in diese Gesellschaft integriert. Und wir haben in Spitzenregionen in Griechenland bis zu 75% Jugendarbeitslosigkeit. Also da gibt es noch ein Viertel der Menschen, die noch Arbeit haben, wenn sie unter 30 sind. Das griechische Gesundheitssystem, das haben einige Leute vielleicht gehört, Krebsmedikation vor allen Dingen geht nicht mehr. Also das heißt, auf Grundlage der Sparmedizin, die die Troika Griechenland verurteilt hat, sterben wirklich Menschen in Europa, die nicht sterben müssten. Und wenn Leute noch überleben, dann größtenteils nur durch freiwillige Tätigkeit, die Ärzte und Krankenschwestern in den Krankenhäusern ohne Lohn leisten. Und bei uns, also beim großen Krisenprofiteur Deutschland, weil wir sind wirklich bisher weltweit der größte Krisenprofiteur, wie sieht es da aus? Ist es da wenigstens golden und paradiesisch? Naja, wir hatten zwischen 2000 und 2010 im untersten Drittel der Haushalte in Deutschland Einkommensverluste in erheblichem Ausmaß. Dafür sind im obersten Dezil, also im obersten Zehntel, die Einkommen um 12% gestiegen und das oberste 1% hat einen Einkommensgewinn von 50% verzeichnen können. Also wir haben eine erhebliche Öffnung der sozialen Schere und wir haben eine ganz klare Umverteilung von unten nach oben, auch in Deutschland. Noch ein anderes schönes Indiz dazu, 2007 verfügten hier in Deutschland ca. 60% der Bevölkerung praktisch über kein Nettovermögen mehr, 10% besaßen dafür über 60% des Nettovermögens. Und auch da, wenn wir jetzt das oberste Prozent noch angucken würden, dann hätten wir da über 90%. Gut. Was haben wir sonst noch so? Naja, das kennt man in allen möglichen Bereichen. Wir haben nicht mehr freie Zeit, sondern wir haben eine Zunahme von irregulärer Beschäftigung in Bullshit-Jobs, also Jobs, die eigentlich niemand machen müsste, weil das einfach sinnlose Lebenszeitvernichtung ist, damit man so tut, als ob man irgendetwas tut und dafür Geld bekommt. Wir haben eine Zunahme von Burnout und Belastungsstörungen bei denen, die noch arbeiten und die am meisten von der derzeitigen Situation profitieren. Wir haben Politikverdrossenheit. Wir erleben aktuell etwas, was ich durchaus als Zerfall der Europäischen Union deuten würde. Wir haben eine Zunahme der Binnenspannung zwischen den europäischen Ländern und wir haben einen Rechtsruck in ganz Mitteleuropa. Hier in Deutschland bisher nur auf der Straße, in Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakien und so weiter und so fort, wahrscheinlich bald auch in Frankreich, weil der Front National ist gerade an der Spitze, werden wir demnächst deutlich rechtspopulistische Regierungen haben. Na gut, und da ist es ja klar, dass man zurückträumt, die gute alte Zeit des Keynesianismus. Das erzählen uns dann Leute wie Sarah Wagenknecht, aber auch viele Leute bei der AfD. Also die streiten sich so ein bisschen zwischen liberalen Flügel und so einem keynesianischen Flügel. Und bei Pegida, das sind so und so fast alles wohlstandschauvinistische Keynesianer im tiefsten Herzen, aber in der Linkspartei auch ganz viele. Und woran erinnern die sich dann? Tja, in der guten alten Zeit von Keynes, um die wir beten, dass sie zurückkommt. Also die Rückkehr von Keynes, das Gebet für die Rückkehr von Keynes ist ein letztes Kapitel eines Buches des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Krugman. Aber das ist jetzt so ein verbindendes Element, alle beten darum, weil wie war das damals? Goldene Zeiten. Damals gab es noch einen Gleichschritt von Wirtschaftswachstum, Kapitalakkumulation und Löhnen. Gesundheitssystem und Pharmaindustrie schritten Hand in Hand in die goldene Zukunft und genauso Hand in Hand die starken Gewerkschaften und die Arbeitgeber, die ja keine Streitparteien mehr waren, sondern Tarifpartner im gemeinsamen Wachstums- und Wirtschaftswundermodell. Und das hatten wir dann auch, Konsumwunder, immer mehr Konsum und immer weniger Arbeitszeit. Gleichzeitig Bildungsexpansion der 60er Jahre. Und Bildungsexpansion war nicht nur irgendwie, dass man immer mehr lernt, um dann Bildungsinflation zu haben und mit mehr Wissen weniger zu verdienen, sondern damals noch das Versprechen, auf kollektiven Sozialaufstieg und Zukunftshoffnung für alle. Und außerdem Stabilität und Sicherheit ein Leben lang. Ein Leben, ein Arbeitsvertrag, eine Familie, ein Eigenheim. Ein Pferd vielleicht manchmal auch noch. Und nicht so viel irgendwie linksgrün versifftes Viruspack wie heute, wo alle verschwult sind, sondern damals waren die Sachen wenigstens noch eindeutig. Da waren Männer noch Frauen, Männer noch Männer, Frauen noch Frauen und Kinder noch Kinder. Genau. Tja, und damit das alles so friedlich weitergeht, gab es einen starken Staat mit ganz vielen kybernetischen Experten, die saßen an den richtigen Hebeln und haben diesen Staat mit Mitteln der Globalsteuerung durch jede Krise gelenkt. Und wir haben nicht nur an uns gedacht, wir hatten auch für die Peripherie, also für die dritte Welt, ein super Paket im Angebot, nämlich nachholende Entwicklung von Marktwirtschaft, Wohlstand, Demokratie für die Peripherie, aus der merkwürdigerweise gerade alle fliehen, obwohl wir denen doch alles gegeben haben. Wir haben gesagt, Leute, wir haben tolle Kredite für euch, kauft unsere Waren, entwickelt euch und dann kommt auch Wohlstand und Demokratie. Wie das dann funktioniert hat, darauf werde ich auch kurz noch eingehen. Und was war sonst noch so in der guten alten Zeit? Naja, also wir hatten Wettrüsten, kalten Krieg mit heißen Phasen, Korea, Vietnam und Kambodscha. Wir hatten Autoritarismus und Konservatismus in fast allen Ländern sehr ausgeprägt. Wir hatten Rassismus, Sexismus und Homophobie. Wir hatten destruktives Wachstum. Damit ist gemeint, dass die Kosten des Wachstums größer sind. Also das, was sozusagen ausgeglichen werden muss, die Zerstörungseffekte, ist am Ende teurer als das, was durch das Wachstum erzeugt worden ist. Aber wir hatten dafür auch das, was Baudrillard die Mystik des Bruttosozialprodukts nennt, weil im Bruttosozialprodukt natürlich auch die Ausgleichsmaßnahmen für Umweltzerstörung wieder als Wachstum gewertet werden konnten, weswegen das wunderbare Wachstum immer weiterging. Wir haben die Unterentwicklung der Peripherie, also die systematische Unterentwicklung, weil wir leider in den Abhängigkeitsbeziehungen, die wir dort mit unseren Krediten entwickelt haben, nur dafür gesorgt haben, dass die uns ihre Rohstoffe billig verkaufen, damit wir ihnen unsere Fertigprodukte teuer verkaufen können. Wir hatten hier eine extrem eingeschränkte Mitbestimmung, weil Mitbestimmung hieß eigentlich nur Lohn- und Arbeitszeitforderungen. Sonst gab es im keynesianischen, fordistischen Betrieb nicht sehr viele Mitbestimmungsmöglichkeiten und auch sonst nicht. Wir hatten eine Beschneidung fast aller sonstigen Entwicklungsmöglichkeiten. Was das dann heißt, zeige ich abschließend bei der Krise des Keynesianismus. Und wir hatten eine Passivisierung und Trennung der gesellschaftlichen Individuen von fast allen möglichen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe, abgesehen vom Konsum. Und wenn Sie jetzt denken oder wenn ihr jetzt denkt, na, man konnte ja immerhin noch Parteien wählen, dann würde euch Baudrillard zum Beispiel erzählen, dass die Art und Weise unseres Parteiensystems eigentlich auch nur eine verlängerte Konsumentscheidung ist, weil über viel mehr konnten sie nicht abstimmen und die Art und Weise, wie sie sich zur Politik verhalten haben, war ungefähr dieselbe, wie sie sich irgendwie zur Konsumwelt verhalten, also passiv. Gut, aber das war ja bestimmt alles so, dass das nur so kleine Abweichungen waren, das hatte mit dem Keynesianismus bestimmt gar nichts zu tun. Und wenn wir heute Keynesianismus machen würden, würden wir das natürlich ganz anders machen. Und dann fragen wir mal, was das keynesianische Universalmedikament für den Ausweg aus der Krise wäre. Mehr Konsum- und Investitionsanreize durch höhere Löhne und Staatsausgaben. Klingt erstmal gut, weil mehr auf Tasche wollen irgendwie immer noch alle, auch wenn ich das manchmal nicht verstehe, weil die Leute, die gut verdienen, 3.000 Euro im Monat oder so, wozu wollen die mehr? Aber irgendwie funktioniert das noch. Jetzt gucken wir uns mal an, was das dann konkret hieße. Ah, okay, also das, wo das mal am besten funktioniert mit den Staatsausgaben und Konsumanreizen, höhere Ausgaben für Militär- und Rüstungsentwicklung, Autobahnbau und sonstige Infrastruktur und in jedem Fall mehr Wachstum. Ach so, also das heißt dann, Keynesianismus heißt mehr Landgrabbing, mehr CO2-Ausstoß, mehr Ressourcenvernichtung, mehr Kriege und mehr Refugees. In dem Sinne scheint mit der Wundermedizin doch irgendwas nicht zu stimmen. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Wie sah das eigentlich aus mit der keynesianischen Krisenverwaltung in der Zeit, als sie funktionierte? Keynesianismus ist ein wirtschaftspolitisches Konzept, das nach John Maynard Keynes benannt ist, nach der allgemeinen Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes, die 1936 erschienen ist. Da lief der Keynesianismus allerdings schon. Das heißt, es ist eigentlich die nachgereichte Theorie zu einer wirtschaftspolitischen Tendenz, die es vorher schon gab. Die Einschätzung immerhin bei der Zuschreibung auf Keynes hier eine Einschätzung von Jacques Doncelot, ein Foucault-Schüler, der den Keynesianismus sehr detailliert untersucht hat. Keynes hat den westlichen Gesellschaften eigene Weise theoretisch gefasst, Gesellschaftliches und Wirtschaftliches funktionell anzupassen. Dort, wo stets die Suche nach einem nur schiefen Kompromiss zwischen Unternehmerfreiheit und Fürsorgeproblem ansteht, bringt Keynes durch die Einrichtung eines Funktionskreises zwischen beiden Registern der Produktion von Gütern und der Produktion von Produzenten und Konsumenten eine positive Lösung. Er stellt den Punkt dar, an dem eine mit der Industrialisierung und den Anfängen der Philanthropie anhebende Suche ihr vorläufiges Ziel erreicht. Da steckt jetzt ziemlich viel drin, was Keynesianismus war. Also einmal ist es eine genuin kapitalistische Methode der funktionellen Steuerung. Das heißt, der Keynesianismus ist nicht irgendwie eine Alternative zum Kapitalismus, sondern eine den westlichen Gesellschaften eigene Weise, Gesellschaftliches und Wirtschaftliches, was ja in vielen Bereichen entfremdet und relativ getrennt ist, wieder miteinander zu koppeln und zu verschalten, aber in einer rein funktionslogischen Steuerungsabsicht und Steuerungsweise, die das, was Kapitalismus so an Entfremdungen und allen anderen schönen Sachen, die ihr gehört habt, produziert, also in den letzten Vorträgen schon gehört habt, voraussetzt und nicht abstellen möchte. Und gleichzeitig ist auch klar, worum es geht, in der Art und Weise, was die ganzen sozialen Wohltaten des Keynesianismus sind, geht es letzten Endes immer um die Produktion von Menschenmaterial für das System. Es geht um die Produktion von Produzenten und Konsumenten, die auf die spezifischen, also deren Bedürfnissysteme und deren Leistungen auf die Erfordernisse der Kapitalverwertung abgestimmt sind und halt einfach etwas optimaler abgestimmt sind. Und dazu gehört auch natürlich, wenn es funktionieren soll, dass sich die Leute wohl damit fühlen. Insofern, man muss sich damit nicht schlecht fühlen. Ob es eine tolle Sache ist, werden wir noch sehen. Keynes' eigene Grundhaltung für die Zeiten, die er erlebte, in Bezug auf den Kapitalismus, wir werden gleich noch sehen, dass er für unsere Zeit was anderes gesagt hat, aber in der Zeit, in der er lebte, der Motto ist gut, wir haben nur manchmal Probleme mit der Zündung. Also das heißt, der Kapitalismus, so wie er ist, soll unverändert gelassen werden, nur soll in Krisensituationen, sollen sozusagen Wachstumsimpulse gegeben werden, also eine zusätzliche Zündung eingebaut werden. Andere Formulierung auch von Keynes, das System reguliert sich nicht selbst und ist ohne zweckgerichtete Steuerung nicht in der Lage, unsere konkrete Armut in unseren potenziellen Überfluss zu verwandeln. Aber es geht bei der zweckgerichteten Steuerung bei Keynes, wie gesagt, nicht darum, dass es eine bewusste Planung oder Gesamtlenkung gibt, sondern es geht um das, was man in der Kybernetik eine Steuerung zweiter Ordnung nennt. Steuerung zweiter Ordnung heißt eben, dass man bestimmte Stellschrauben, die man in der Systemlogik, die schon läuft, vorfindet, nutzt, um bestimmte Sachen nachzujustieren. Das sind bei Keynes, und das ist das Schöne, weil der hydraulische Keynesianismus, also sozusagen das einfache Grundmodell, funktioniert extrem simpel und extrem einfach. Bei Keynes gibt es nur drei Stellschrauben, und diese drei Stellschrauben können durch drei konkrete Maßnahmenpakete sozusagen beeinflusst werden. Es gibt die Investitions-, die Konsum- und die Sparneigung. Das sind die Stellschrauben. Die Investitionsneigung kann vor allen Dingen durch Staatsausgaben erhöht werden. Also das heißt, wir puffern irgendwie unglaublich viel Kohle ins Militär oder in den Autobahnbau. Dann gibt es eine größere Neigung zur Investition, weil es auch eine größere Nachfrage gibt. Die Konsumneigung kann durch Sozialpolitik erhöht werden und durch Tariflöhne, also höhere Löhne. Und soziale Umverteilung an die Untersten. Bei Keynes ist das ganz einfache Argument dafür, die Untersten, die wenig haben, geben das auch am schnellsten wieder aus. Und deswegen kommt sozusagen die Wirkung am schnellsten ins System zurück, erzeugt dort neue Nachfrage. Und schließlich geht es um die Geldmengenpolitik. Das heißt, in Zeiten der Flaute kann man auch eine moderate Inflation gerne in Kauf nehmen bzw. gezielt herbeiführen. Weil wenn man eine moderate Inflation hat, dann sparen die Leute weniger. Und wenn sie weniger sparen, dann sind sie bereit, entweder mehr für den Konsum auszugeben oder mehr zu investieren und wieder in die Produktion zu stecken. Ne? Soweit alles klar. Ne? Eigentlich ein extrem simples Modell, klingt auch irgendwie alles ganz schön. Und deswegen ist das auch erstmal so überzeugend. Abgesehen davon, dass es die Eigendynamiken und Zwänge der Kapitalverwertung natürlich unverstanden voraussetzt. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, was diese Eigenlogiken und Zwänge eigentlich sind. Und dazu müssen wir mal von Keynes weggehen. Und ich kann da, glaube ich, schnell durchgehen, weil das ruft euch jetzt nur in etwas anderer Weise ins Gedächtnis, was ihr vielleicht in den anderen Vorträgen schon gehört habt. Wir müssen jetzt mal verstehen, erstmal, was ist eigentlich überhaupt eine kapitalistische Ökonomie, die man dann auch keynesianisch steuern kann. Und dazu müssen wir natürlich verstehen, was Kapitalismus nicht ist. Also in der vorkapitalistischen Produktion, wenn wir da überhaupt von Produktion sprechen können, haben wir das, was Marx die einfache Reproduktion nannte. Das heißt, irgendwelche Gebrauchsgüter werden erzeugt, weil Menschen sind irgendwie tätig, ne, da kommt irgendwas bei raus, was dann verbraucht werden kann, und sie werden konsumiert. Da mag jetzt noch irgendwas dazwischen treten, was die Tätigkeit und den Verbrauch vermittelt. Also zum Beispiel ein Tauschmedium wie Geld, weil es nicht, wo es Geld gibt, gibt es automatisch schon Kapitalismus. Es gab ganz lange Geld, ohne dass es Kapitalismus gab. Oder es kann irgendwas anderes dazwischen treten, eine soziale Verpflichtung, ein direktes Machtverhältnis. Aber auf jeden Fall steht am Ende der Konsum und es geht wieder von vorne los. Also es geht immer nur um die Produktion von Gütern zur Befriedigung statischer Bedürfnissysteme. Der Konsumverbrauch ist der Endzweck der produktiven Tätigkeit und der Austauschform, also damit erlischt das Ganze. Und es gibt deswegen auch ein sehr geringes Wachstum und eine sehr geringe Innovationsdynamik, keine oder kaum entwickelte Konkurrenzwirtschaft, die in den europäischen Zunftverfassungen und auch in den Gildenverfassungen sogar verboten war eigentlich, zumindest Verdrängungskonkurrenz. Es gibt den standesmäßigen Konsum, also jeder weiß, was er braucht und das kriegt er auch, aber mehr will niemand eigentlich. Und die Produktion und der Austausch sind damit eigentlich immer eingebettet in einen Komplex sozialer Beziehungen, von dem sie irgendwie nicht zu trennen sind. Kapitalistische Ökonomie funktioniert ganz anders. Hier geht es darum, dass Geld investiert wird, um Waren zu produzieren, um am Ende mehr Geld rauszubekommen, um das wieder in Waren zu produzieren, um noch mehr Geld rauszubekommen und so weiter und so fort. Also eine endlose Bewegung der progressiven Verwertung von Geld, und in dem Geld ist ausgedrückt ein abstrakter Wert, der zur Produktion von noch mehr wieder in Geld ausgedrückten abstrakten Wert verwendet wird. Damit ist die Steigerung von Produktion und Konsum, die passiert natürlich ständig im Kapitalismus, aber die ist nicht der Zweck der Veranstaltung, sondern die ist ein bloßes Mittel dieses maßlosen Selbstzweckes der Kapitalverwertung. Und diese entgrenzte Prozesslogik erzwingt einmal dieses schöne exponentielle Wachstum, das wir haben, weswegen auch der CO2-Ausstoß so schön kontinuierlich wächst. Sie erzwingt Marktkonkurrenz, beziehungsweise wird auch vermittelt durch diese und permanente Innovationsdynamik. Sie erzwingt Produktivitätssteigerung, aber wo mehr produziert wird, müssen die Leute auch mehr konsumieren. Das heißt, dass die immer mehr verknuspern, ist auch nichts, was sie irgendwie freiwillig wollen können, sondern es ist ein Systemzwang. Und wenn sie irgendwann nicht mehr hinterherkommen mit dem Verknuspern, dann muss geplante Obsoleszenz eingebaut werden, damit die Produkte immer schneller ableben, damit immer wieder neue produziert und verkauft werden können. Und das Wichtige ist jetzt, diese Logik ist natürlich in nichts eingebettet, sondern diese Logik erzwingt, dass alle sozialen Beziehungen beständig nach der Logik der Wertverwertung umgebaut und umgestaltet werden müssen. Und alle sozialen Beziehungen heißt, bis hinein in unsere Zeitwahrnehmung, bis hinein in unsere Sexualität, bis hinein in das, was unsere Form von Paarbeziehung und so weiter und so fort sind. Dazu werde ich dann noch beispielhaft kommen. Was ist jetzt das, was hinter dem Wert steckt? Ich glaube, davon habt ihr wahrscheinlich von Franz Heiligendorff schon genug gehört. Deswegen kürze ich das jetzt einfach mal ab. Das Wichtige ist, dass bei Marx diese ganzen Kategorien der politischen Ökonomie gesellschaftlich gültige, objektive Gedankenformen für die Produktionsverhältnisse des Kapitalismus sind. Also das sind Sachen, die existieren im Kapitalismus und sind Gedankenformen, um den Kapitalismus zu erfassen und zu vermitteln, aber sie existieren nicht außerhalb. Das heißt, das sind konkrete historische Formen und der Wert, beziehungsweise alles andere auch, ist eine historisch-spezifische Vermittlungsform für etwas, was in jeder Gesellschaft gemacht wird. In jeder Gesellschaft sind Individuen irgendwie wechselseitig füreinander tätig, und sie vermitteln ihre wechselseitigen Tätigkeiten miteinander. Nur im Kapitalismus ist es so, dass sie das in einer ganz besonderen Form tun, nämlich als formell unabhängige Privatpersonen, die erst sozusagen hinter ihrem Rücken, nämlich vermittelt durch diese Wertverwertung, miteinander überhaupt in Beziehung stehen. Also das heißt, sie denken natürlich, sie arbeiten nur für das Geld, damit sie dann konsumieren können oder so, Aber in Wirklichkeit stehen sie durch den Konsum einfach in der Art und Weise, wie sie jetzt vor mir sitzen, wie sie gekleidet sind, was sie heute schon gegessen haben und so weiter und so fort, mit Millionen von Menschen auf dem ganzen Globus in Austausch und Connex. Aber sie wissen von denen nichts und es interessiert sie besser auch gar nicht, wie die das produziert haben, was sie jetzt hier gerade tragen. Für sie gilt also alle, sie wissen das nicht, aber sie tun es, und zwar die ganze Zeit. Und daher ist es so, dass gleichzeitig in dieser Selbstbewegung des Werts im Kapital, in der Logik der Märkte, wie auch immer man das bezeichnen möchte, sich die Effekte ihrer gesellschaftlichen Beziehungen und Taten ihnen als eine fetischisierte Eigenlogik, Eigendynamik anzeigen. Also sie betrachten die Dinge so, also als würden sie die nicht erzeugen, sondern als würden die selbst irgendetwas erzeugen, dem sie dann ausgeliefert sind. Also den eigengesetzlichen Bewegungen der Wirtschaftsform und das in allen Lebensbereichen. Jetzt könnte man sich fragen, klingt erstmal irre, wäre aber vielleicht nicht so schlimm, weil gleichzeitig ist es ja so, dass wir tatsächlich immer mehr produzieren und immer mehr verknuspern, zumindest hier in den Zentralstaaten. Jetzt müssen wir uns aber angucken, was in dieser komischen Kapitalverwertung tatsächlich drinsteckt. Die ausführlichere Formel bei Marx wäre, Geld wird in Ware investiert. Hinter diesen Waren verbergen sich bestimmte Sachen, nämlich Arbeitskraft und Produktionsmittel. Die werden in einem Produktionsprozess zur Produktion neuer Waren verwendet. Und dabei dient der über die Reproduktion der eingesetzten Warenwerte hinaus produzierte Neuwert wird dann auf dem Markt in Geld bzw. in mehr Geld realisiert. Ja? Jetzt ist die Frage, was steckt da drin? Wer ein bisschen Marx kennt, und das wissen Sie nach den vorangegangenen Vorträgen, dann wissen Sie, was da drin steckt. Es stecken nicht irgendwelche abstrakten Sachen drin, sondern sehr konkrete. Nämlich Kapitalverwertung ist immer ein prekäres Zusammenspiel von eigenlogischen Prozessen der Produktion, aber diese Produktion ist gleichzeitig wieder getrennt von dem, was sie bestimmt, nämlich von verschiedenen Zirkulationslogiken. Der Zirkulationslogik des Geldkapitals, des fiktiven Kapitals, der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt, der Investitionsgüter und der Konsumgüter. Also ganz viele verschiedene voneinander getrennte Zirkulationslogiken vermitteln was sehr Konkretes, nämlich, dass Menschen wechselseitig füreinander tätig sind und dass sie dafür irgendwelche Naturstoffe ins gesellschaftliche Getriebe einspeisen. Und jetzt schreibt der Marx dazu, wenn das so komplex ist und gleichzeitig unverstanden durch die Subjekte, dann steigt natürlich durch die Komplexität und Ungeplantheit des Gesamtprozesses die Möglichkeit von Krisen an allen möglichen Stellen. Gleichzeitig sind in dieser Prozesslogik immanente Widersprüche enthalten. Zum Beispiel bei der Produktion des Mehrwerts geht es darum, dass die Arbeitskraft eigentlich möglichst wenig verdienen soll, damit die Profitraten auf der Seite irgendwie höher sind. Und letzten Endes wird ja auch Arbeitskraft sozusagen akkumuliert. Das heißt, akkumuliert werden kann ja immer nur das, was die Arbeiterklasse nicht selbst verknuspert hat am Ende. Ne? Nur das kann sozusagen zu Kapital werden. Andererseits, auf der Produktion des Mehrwerts ist also vorausgesetzt, die Leute sollen eigentlich möglichst wenig verdienen, erstmal auf den ersten Blick. Auf der Realisierungsseite, das Zeug muss ja auch verkauft werden, brauchen sie aber auch Kaufkraft. Wenn sie ihr Produkt nicht kaufen können, dann hat man eine Realisierungskrise oder eine Konsumptionskrise und dann stockt irgendwas im Laden. Das ist ja genau etwas, auf das Keynes zum Beispiel reagiert. Gleichzeitig ist es aber auch so, abgesehen von diesen immanenten Widersprüchen, trifft diese entgrenzte Logik der Kapitalverwertung auf konstitutiv begrenzte Umweltbedingungen. Weil hinter der Arbeitskraft steckt ja nicht irgendwas Abstraktes, da stecken konkrete Menschen dahinter mit konkreten sozialen Beziehungen, die sich irgendwie reproduzieren müssen. Und hinter den Produktionsmitteln steckt auch nicht irgendwas Abstraktes, sondern da steckt vergangene Arbeit drin und da steckt Naturstoff drin, der ständig ins gesellschaftliche Getriebe eingeschoben werden muss. Das heißt, es gibt sozusagen, abgesehen von den zyklischen Krisen, in denen diese Widersprüche sich bewegen, gibt es auch langfristig eine katastrophische Krisendynamik bei Marx. Das heißt, die Kapitalverwertung ist eine autodestruktive Prozesslogik, eine Prozesslogik, die die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit langfristig zerstört und leider auch die Bedingungen der Möglichkeit von Leben auf diesem Planeten langfristig. Das heißt, es gibt eine Reihe von sozialen, biopolitischen und ökologischen Umweltbedingungen dieser Systemlogik, die durch die Systemlogik unterminiert werden. Also die Erde und der Arbeiter wird zerstört. Das sind die Worte von Marx. Und die Umweltzerstörung gehört eben systematisch mit dazu zum Kapitalismus. Gleichzeitig gibt es sozusagen eine autodestruktive Dynamik, weil die inneren Widersprüche des Kapitals eskalieren. Was das bedeutet, werde ich dann gleich noch genauer ausführen. Deswegen überspringe ich jetzt die beiden Hinweise hier auch erstmal, weil dann wird es konkreter später. Gut. Was machen jetzt diese zyklischen Krisen? Also weil der Untergang ist bei Marx ja auch nicht so, es macht Knall und dann ist es weg, sondern es ist sozusagen ein Zerstörungsprozess, der kann sich über ein paar hundert Jahre hinziehen am Ende. Und wir wissen nicht genau, wann es wirklich zu Ende ist oder wann die Weichen so weit gestellt sind, dass wir nicht mehr zurück können. Bis dahin haben wir zyklische Krisen und was passiert jetzt da drin? Diese zyklischen Krisen haben bei Marx eine tatsächliche Funktion. Die sind nämlich die Zusammenfassung und gewaltsame Ausgleichung aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, in den Krisen werden Widersprüche tatsächlich temporär so vermittelt, dass sie sich ausgleichen können. Jetzt sehen wir dann auch gleich, wie das funktioniert. Erstmal die Krisentypen und Ursachen. Wir haben insgesamt vier bei Marx. Das sind einmal die Disproportionskrisen durch den anarchischen Charakter der Produktion. Also das sind die einfachsten, die passieren auch ständig und regulieren sich irgendwie meistens noch relativ gut. Man weiß ja nie genau, ob das, worauf man jetzt spekuliert, am Ende auch einen Käufer findet. Deswegen wird manchmal irgendwas falsch gelenkt. Und wenn das genug ist, was falsch gelenkt ist, dann gibt es halt ganze Produktionssektoren, die wieder zusammenbrechen. Und dann wird woanders investiert und die Krise wird dadurch überwunden. Es gibt aber auch Unterkonsumptionskrisen. Das sind Krisen, die daraus entstehen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Es gibt eine Disproportion zwischen Produktion und Realisierung des Mehrwerts. Das heißt, die beschränkten Löhne beschränken auch die zum Absatz notwendige Konsumptionskraft. Die Waren werden nicht gekauft. Wenn was nicht gekauft worden ist, geht man auch, wenn das Zeug produziert worden ist, trotzdem pleite. Wenn das genügend Betriebe betrifft, hat man eine allgemeine Krise. Wir haben noch eine andere Seite. Es gibt Überakkumulationskrisen. Da geht es darum, die Akkumulation des Kapitals hat so einen Stand erreicht, dass es sich nicht mehr weiter lohnt, die Produktion irgendwie weiter in diesem Segment auszudehnen, weil die Profitrate bei jeder weiteren Ausdehnung trotzdem sinken würde. Wo Sie das ganz konkret beobachten können, ist zum Beispiel Auto- und Schwerindustrie. Deswegen gibt es in diesen Segmenten die sogenannten Elefantenhochzeiten. Also das heißt, es kann kein neuer Player auf den Markt mehr dazukommen. Und die Player, die da sind, können eigentlich ihre Produktion auch nicht mehr sinnvoll erweitern. Es geht jetzt eigentlich nur noch sozusagen um eine Umverteilung, globale Umverteilung oder Zusammenschließung der Produktionskapazitäten. Und wir haben schließlich Krisen des fiktiven Kapitals, in denen äußern sich im entwickelten Kapitalismus eigentlich alle anderen Krisen, weil sobald irgendeine andere Krise vorhanden ist, weicht das Kapital immer in Spekulationsgeschäfte aus. Warum Marx das Geldkapital und das Finanzkapital fiktives Kapital nannte, darauf komme ich nachher noch. Das sind nämlich alles Wetten auf eine ungewisse Zukunft der Produktion und das sind insofern reine Fiktionen erstmal. Die bewirken aber trotzdem, solange die Leute daran glauben können, etwas für die Realwirtschaft. Jetzt ist schon angedeutet, dass sich eigentlich keine dieser Krisen isoliert betrachten lässt. Das ist nämlich der Unterschied von Marx zur neoklassischen Ökonomie. In der neoklassischen Ökonomie haben sie eigentlich für alle diese Krisentypen sozusagen jeweils eine eigene, so halb verstandene und halb verständige Theorie. Bei Marx ist der Witz, diese vier Krisentypen gehören konstitutiv zusammen und jede größere Krise der Kapitalverwertung ist eigentlich immer eine Interaktion von diesen vier Typen, die sich gegenseitig hervorbringen und beeinflussen. Das heißt jetzt auch was sehr Konkretes und damit sind wir schon beim theoretischen Verständnis dafür, warum der Keynesianismus auf Dauer nicht so schön funktioniert, wie sich das manche Leute vorgestellt haben. Marx zu den heute unter dem Banner von Keynes fechtenden Rittern vom gesunden und einfachen Menschenverstand, wie er die nannte. Es ist reine Tautologie zu sagen, dass die Krisen aus Mangel an zahlungsfähigen Konsumenten hervorgehen. Andere Konsumarten als Zahlende kennt das kapitalistische System nicht. Will man aber dieser Tautologie einen Schein tiefer Begründung dadurch geben, dass man sagt, die Arbeiterklasse erhalte einen zu geringen Teil ihres eigenen Produkts und dem Übelstand werde mithin abgeholfen, sobald ihr Arbeitslohn folglich wächst, so ist nur zu bemerken, dass die Krisen jedes Mal gerade vorbereitet werden durch eine Periode, worin der Arbeitslohn allgemein steigt und die Arbeiterklasse realitär größeren Anteil an dem für Konsumtion bestimmten Teil des jährlichen Produkts erhält. Da müsste sich jetzt jeder Keynesianer an den Kopf fassen. Leider passiert das auch immer wieder tatsächlich regelmäßig. Das ist das Ärgerliche an Marx. Man kann ihn immer vergessen, wenn der Laden gerade brummt, aber jedes Mal, wenn man dann eine Realisierungskrise oder eine Überakkumulationskrise oder was auch immer hat, gehen die Verkaufszahlen von Marx wieder hoch. Also die Marx-Konjunktur bewegt sich sozusagen umgekehrt zur kapitalistischen Konjunktur. Gut. Woran liegt das jetzt? Für Marx ist der Witz an der ganzen Sache, dass jede Abhilfe für Unterkonsumtion, also jede keynesianisch nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, letzten Endes Lohnkosten und Steuern steigert und damit verschärft sie das Problem auf der Überakkumulationsseite, weil Überakkumulationskrisen können ausgeglichen werden, indem man die Löhne senkt oder die Besteuerung absenkt. Dann gehen nämlich die Gewinne für die Unternehmen trotzdem wieder eine Zeit lang hoch. Umgekehrt ist es aber so, dass jede Abhilfe für die Überakkumulationskrisen, das ist die neoliberale Wirtschaftspolitik, die dann immer sagt, Lohn- und Sozialabbau erstmal, dann kann die Wirtschaft wieder prosperieren, die verschärft wieder die Unterkonsumptionsseite des Problems und so immer schön hin und her. In den letzten Jahrzehnten haben wir was anderes gehabt, wir haben nämlich einen Verschuldungs-Keynesianismus gehabt. Das wäre dann das, was Marx schon als Blasenökonomie beschreibt und als Krisen des fiktiven Kapitals. Also das heißt, der Staat verschuldet sich systematisch, macht Wetten auf die Zukunft der Produktion oder andere Sachen, die ich Ihnen dann gleich noch konkret zeige. Und damit hat man letzten Endes den Aufbau dieser Blasen, die dann irgendwann platzen und dann bricht die Krise, also bricht wieder auch die reale Krise hervor. Und deswegen, there is no way out, sorry. Also zumindest so lange nicht, wie wir in diesem System bleiben. Das staatliche Krisenmanagement des Keynesianismus kann diese ganzen Krisen immer nur vermitteln und moderieren und nichts anderes. Und diese Krisenzyklen sind jetzt aber trotzdem keine selbstläufige Systembewegung des Kapitalismus, sondern sie werden immer über gesellschaftliches Handeln vermittelt, über irgendwelche politischen Konflikte und über irgendwelche staatlichen Eingriffe. Und was das jetzt heißt historisch, das zeige ich Ihnen nur ganz kurz an einem Schaubild. Man unterscheidet in der Regulationsschule, das ist eine bestimmte Variante des Neomarxismus, unterscheidet man bisher fünf relativ stabile Formen des modernen Kapitalismus. Das funktioniert jeweils so, nach einer großen säkularen Krise gibt es erstmal eine Basisinnovation. Diese Basisinnovation erzeugt potenziell einen enormen Schub in der Arbeitsproduktivität. Darüber vermittelt können dann zeitweilig Löhne und Kapitalgewinne parallel steigen. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen jetzt hier nicht. Das würde ein bisschen zu viel marxische Theorie voraussetzen. Das können Sie aber in vielen Texten nachlesen, unter anderem in meinen eigenen Metamorphosen des Kapitals. Damit das aber umgesetzt werden kann, brauchen Sie nicht nur eine Basisinnovation, weil die Technik macht nie was von alleine. Sie brauchen bestimmte Formen der Arbeitsorganisation, die verändert werden müssen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich angucken, den Übergang vom Keynesianismus und Fordismus zu unserer derzeitigen Phase des Kapitalismus. Die Basisinnovationen, die sich im Fordismus durchgesetzt hat, waren solche Sachen wie Fließbandproduktion, Automobilität, Pharmazie und Unterhaltung. Das ist eine extrem träge Produktionstechnologie, weil sozusagen die ganze Software, die ganze Information jeweils in der Hardware, nämlich in den Produktionsanlagen steckt. Deswegen können Sie eine fordistische Produktion auch ganz langsam umstellen und deswegen ist auch alles andere sehr statisch. Der Massenkonsum ist sehr standardisiert, also alle Leute verknuspern irgendwie mehr oder weniger dasselbe. Die Familien sind sehr stabil, sie haben diese klassischen fordistischen Familienmodelle, selbstbewusste Haushälterin auf der einen Seite und bindungswilliger Ernährer auf der anderen Seite. Und wenn Sie jetzt so eine hochgradig flexible Produktionstechnologie haben, wie die durch die Mikroelektronik ermöglicht wird, wo Sie sozusagen Produktionskapazitäten immer wieder ganz schnell umstellen können, weil Sie eine relativ flexible Hardware mit einer relativ flexiblen Software gekoppelt haben, muss entsprechend auch alles andere flexibel werden. Ne? Also das heißt, Sie brauchen neue, flexible und partizipative Managementtechniken. Partizipativ, weil die Leute müssen sich auch selbst so entwickeln und einbringen können, dass sie irgendwie in dem Produktionsprozess sich relativ schnell an neue, veränderte Anforderungen anpassen können. Sie haben die Möglichkeit, aber auch gleichzeitig den Zwang zum immer differenzierteren Massenkonsum, weil Sie können jetzt ohne sozusagen eine Riesenfabrik neu bauen zu müssen, mit relativ einfachen technischen Mitteln sehr differenzierte kleine Margen trotzdem profitabel herstellen. Trotzdem, wenn das alles viel flexibler und schneller wird, müssen sich auch die Subjekte dahingehend anpassen. Sie ziehen ständig um, sie bilden sich ständig weiter, sind viel angestrengter, dass auch die Partnerschaftsmodelle flexibler werden. Deswegen dann diese Veränderung auch in den Geschlechterrollen. Also ich nenne das auf Seiten der Frauen, die trotzdem alles Mögliche andere machen müssen. Das ist die versportlichte eierlegende Wollmilchsau, weil die arbeiten jetzt gleichzeitig mit, hocken aber trotzdem meistens noch den größten Teil der Reproduktionstätigkeiten. Bei den Männern ist es der kreative, dynamische Selbstunternehmer. Und die Beziehungsformen ändern sich natürlich auch. Sie haben nicht mehr die fordistische, stabile Kernfamilie mit Ernährerlohn und Zuverdienst, sondern beide sorgen eigentlich mehr oder weniger für sich selbst. Für die Frauen ist es nur etwas anstrengender. Sie haben deswegen so flexibilisierte Selbstsorge- und Partnerschaftsmodelle. Damit das Ganze vermittelt wird, braucht es aber sozusagen immer auch Veränderungen der rechtlichen Form, der politischen Form und so weiter und so fort. Und um noch was zu sagen, jede dieser Phasen des Kapitalismus hat nie nur intern funktioniert. Es gab immer auch noch was anderes, nämlich einen geopolitischen Faktor. Am Anfang war das Kolonialismus und Sklaverei. Später war das Imperialismus. Im Keynesianismus war es erst der Zweite Weltkrieg, dann der Kalte Krieg. Und so einen wichtigen Schub für die Gegenwart, also für den Neoliberalismus oder den durchgedrehten Keynesianismus, gab dann der Kollaps des Ostblocks. Also solche Sachen sind auch enorm wichtig. So ungefähr funktioniert das theoretisch. Jetzt gucken wir uns mal an, was historisch der Keynesianismus war. Beim Keynesianismus ist es ganz wichtig, dafür, dass der auch in den 1930er Jahren so unglaublich plausibel und anschlussfähig geworden ist, sehr schnell, dass es eigentlich schon was gab, was quasi wie Keynesianismus funktioniert hat, nur eben auf dieser privatwirtschaftlichen Ebene ohne staatliche Vermittlung nicht richtig funktioniert hat. Und das war der Fordismus. Fordismus, weil Henry Ford auf die geniale Idee gekommen ist, auf die vorher noch kein Mensch gekommen ist, dass es eigentlich unglaublich cool wäre, wenn sich seine Arbeiter sein Produkt, nämlich den Ford T, auch kaufen können. Weil, also er ist der Erste, der im Arbeiter, in der Arbeitskraft, nicht nur die Arbeitskraft sieht, sondern systematisch den Konsumenten, der den Kreislauf der Produktion schließt. Jetzt steckt bei Keynes, aber Ford, und das ist eigentlich letzten Endes der Fordismus, ist sozusagen die Basisvariante, die Larvenform des Keynesianismus. Bei Ford steckt jetzt die Idee drin, dass ich eigentlich den ganzen Laden über zwei extrem einfache Stellschrauben steuern kann, nämlich über den Lohn und die Arbeitszeit. Das heißt, die Löhne müssen hochgehen und die Arbeitszeit muss runtergehen. Weil nur wenn die Löhne hochgehen und die Arbeitszeit runtergeht, steigt die Nachfrage. Damit die Nachfrage erzeugt wird, muss aber auch die Freizeit steigen. Deswegen, es gibt bei Ford, die Logik ist dieselbe, bei Ford gibt es den schönen Satz, wo er sich vorstellt, wie man die Hausarbeit von den dürren Ästen vergeudeter Zeit durch Fertigprodukte und so weiter und so fort befreit, weil dann haben Mutter und Kind mehr freie Zeit, shoppen zu gehen und entwickeln dadurch neue Bedürfnisse und so steigt der Umsatz weiter. Jetzt steigt bei Ford in diesem schönen, einfachen Modell aber nicht nur der Umsatz, sondern durch den Güterkauf und die Art der Anwendung der Güter werden auch die Subjekte in andere Subjekte verwandelt, ohne dass man die so von außen noch disziplinieren muss. Das ist ziemlich genial, weil die Art der Güter, die die konsumieren, führt jetzt selbst dazu, dass die ganz von sich aus immer rationaler, vernetzter und mobiler werden. Das Auto ist dafür selbst das paradigmatische Produkt, weil die Vision von Keynes ist es, wenn die Leute ihre Autos selbst reparieren, dann haben die, ohne dass wir die noch extra ausbilden müssen, bessere Fähigkeiten, als sie heute der beste Feinmechaniker hat. Und dann können wir die unglaublich schnell irgendwie im Betrieb wieder einsetzen und sparen damit sozusagen Bildungskosten. Ne? Gleichzeitig das Auto macht die Leute mobiler. Jetzt kann jeder, auch der letzte Bauer, kann in die Stadt fahren, um einzukaufen und wird sozusagen an die globalen Distributionskreisläufe angeschlossen. Und es verletzt die Leute einfach besser. Das wirkt dann wieder zurück als Rationalisierung, Effizienz und sinkende Produktionskosten, weil man muss die Leute zum Beispiel nicht mehr ausbilden und dafür kein Geld ausgeben, in den Produktionsprozess und erlaubt dort, die Regelgrößen Lohn weiter zu erhöhen und Arbeitszeit weiter zu sinken. Und der Spaß geht in diese Richtung von vorne los. Und um das Ganze irgendwie noch ein bisschen fein zu steuern, weil Ford selbst hatte die Erfahrung, dass der potenzielle Bedarf nach Autos zwar da war, aber wie er das nennt, es war unglaublich schwer, den Wunsch anzufeuern. Also bei den Leuten auch wirklich das Bedürfnis nach einem Auto zu erzeugen. Man braucht dann eben irgendwelche Marketinggeschichten, ne? Irgendwelche Werbung, damit sie den Klöder auch kaufen. Und da kann man das auch noch nachsteuern. Dann geht das zurück in den Regelkreis. Und der Pfeil in die andere Richtung geht einfach auf die Ebene, dass die Subjekte auch in der Art und Weise, dass sie durch diesen Konsum und das mehr wollen, weil Ford setzt darauf, die wollen dann einfach immer, immer, immer mehr. Man ist nie satt. Entwickeln sie sozusagen auch ein Leistungskalkül und produktive Fähigkeiten, ohne dass sie das noch mit einem subjektiven Sinn besetzen müssen. Also es ist sozusagen die vollendete Entfremdung, die zur allgemeinen Glückseligkeit führt, weil man macht nur total blödsinnige Einzelaufgaben und man muss sich aber auch nicht anders motivieren, als dass diese blödsinnigen Einzelaufgaben der Zugang für das Paradies der Freizeit sind. Ne? Genau, und das steigert Legitimation, Integration und Motivation des Gesamtsystems. Wie funktionierte das jetzt? Leider als reiner Fordismus gar nicht. Der reine Fordismus hat nämlich wesentlich in die Weltwirtschaftskrise von 1929 geführt, die deswegen auch das Scheitern des privatwirtschaftlichen Fordismus markiert. Was war jetzt der Haken an der Sache? Die enorme wirtschaftliche Expansion nach dem Ersten Weltkrieg, in der auch ganz viele VTs verkauft worden sind und auch Kühlschränke und Radios und so weiter und so fort, war eine Expansion, die auf der Produktion von dauerhaften Gebrauchsgütern beruht hat. Das ist der größte Fehler, den Sie in der kapitalistischen Logik machen können. Und der größte Fehler von Ford war einfach, also es ist ein tief angelegter Strukturfehler, in der Produktion auf Highspeed zu setzen, also immer effizienter, immer schneller zu produzieren, auf der Seite der Güter, die dabei rauskommen, aber auf was eine ganz lange Lebensdauer haben sollte. Weil ein VT sollte berechtigterweise ein ganzes Leben halten oder darüber hinaus. So können Sie keinen Kapitalismus betreiben. Die geniale privatwirtschaftliche Idee hatte dann der große Konkurrent General Motors, der den Jahreswagen eingeführt hat. Also jedes Jahr ein neues Modell mit irgendwelchen neuen Gadgets, damit die Leute irgendwie, sobald sie die Kaufkraft haben, auch motiviert sind, ein anderes Produkt wieder zu kaufen. Und dann hat man auch die ersten Fortschritte in geplanter Obsoleszenz, also dass das Zeug schneller kaputt geht. Aber da kommen die erst richtigen Durchbrüche erst in den 1970ern dann, weil man es bis dahin noch nicht ganz so sehr braucht. Der Effekt war jedenfalls, 1927 hatten sie eine Marktsättigung. Also fast jeder Amerikaner hatte einen Kühlschrank, alle hatten ein Radio und ganz, ganz viele Leute ein Auto. Und jetzt kam es zu einer Verschiebung von Kapital in Überspekulationsgeschäfte, also halt Kreditspekulation und so weiter und so fort. Und das führt dann zur großen Weltwirtschaftskrise 1929 und folgende. Und die wird jetzt durch die damalige liberale Austeritätspolitik, also das ist das, was wir heute Griechenland gerade wieder verordnen, ne? Also Leute spart, dann spart in der Not, dann geht es euch irgendwann wieder besser, wie immer das funktionieren soll. Wurde diese Krise 1929 erstmal erheblich verschärft. Deswegen gab es dann ab 1932 was anderes, vor allen Dingen in den USA den New Deal von Roosevelt und 1933 im NS-Deutschland die auch de facto keynesianische Wirtschaftspolitik. Die beruhten beide darauf, dass es eine moderate Inflation gab, die man sozusagen gezielt eingesetzt hat, extreme Infrastrukturausgaben des Staats und gleichzeitig eine bestimmte Tarif- und Sozialpolitik, damit der Konsum wieder angekurbelt wird. Keynes allgemeine Theorie lieferte also dafür, was da schon gemacht worden ist, 1936 nur noch das theoretische Fundament nach. Ups. Und Keynes selbst fand jetzt aus verschiedenen Gründen, dass Hitlers New Deal erfolgreicher war als der von Roosevelt. Das ist ganz einfach zu erklären. Hitler hat einfach sehr, sehr viel früher als die USA mit einer massiven Aufrüstung angefangen. Und wir werden noch sehen, dass Militärausgaben eigentlich immer der größte Segen für den Keynesianismus sind, wenn er gut funktionieren soll. Außerdem hat Keynes selbst im deutschen Vorwort geschrieben, dass diese Globalsteuerung, wie er sie sich vorstellt, halt mit einer Diktatur auch einfach etwas besser funktioniert als mit einer Demokratie mit verschiedenem Interessenausgleich. Deswegen ist Hitlers Volksstaat sozusagen eine spezielle Variante des Keynesianismus. Die spezielle Variante von Hitlers Volksstaat, die hat Ali, Götz Ali dann noch sehr schön auch herausgearbeitet, auch mit entsprechenden Statistiken. So heißt das Buch auch, Hitlers Volksstaat. Ist einfach, dass man eine geniale Art und Weise gefunden hat, das keynesianische Defizit-Spending des Staates gegen zu finanzieren. Das war dann nämlich der Raubmord an den europäischen Juden und die Ausplünderung der besetzten Gebiete im Rest von Europa. Aber wir denken jetzt nicht nur an Deutschland, wo das so funktioniert hat, sondern wir müssen auch sagen, dass der Zweite Weltkrieg eigentlich insgesamt Segen über Segen war, weil auch die endgültige Überwindung der globalen Rezession in den USA hat erst geklappt, als die USA in den Krieg eingetreten ist, 1941. Also bis dahin ging es einem schon wieder sehr viel besser, aber dann gerät der Laden erst richtig ins Brummen. Und das Wichtigste, der Zweite Weltkrieg bereitet durch massenhafte Vernichtung von Produktionskapazitäten und überschüssiger Arbeitskraft den Boden für die goldenen Jahre des Keynesianismus. So, wie sah jetzt der Keynesianismus in all seiner Herrlichkeit aus in den goldenen Jahren? Das hatten wir schon, all die schönen Sachen. Und gleichzeitig war es so, dass 1966/67, als dann nach diesen goldenen Jahren die ersten Anzeichen einer globalen Rezession auszumachen waren, das Globalsteuerungskonzept tatsächlich zu greifen schien. Und damals haben dann wirklich alle gejubelt. Also Keynesianismus ist das Ende der Geschichte. Es hat funktioniert, auch im ersten Ansatz der Krise. Und alle glauben eigentlich daran, dass diese Art von Kapitalismus für die Ewigkeit bestimmt ist. Das geht alles jetzt immer so schön weiter. Leider ist es so, dass im selben Moment des kybernetischen Triumphs die kulturelle Krise des Keynesianismus ausbricht. Das ist nämlich 1968 und ich werde gleich erklären, was da passiert und was das mit Keynesianismus zu tun hat. Und das ist der Anfang vom Ende auch des wirtschaftspolitischen Keynesianismus. Die multiple Krise. Bildungsexpansion, Sozialaufstieg, Massenkonsum, aber auch die Durchbrüche in der Reproduktionsmedizin, also zum Beispiel die Pille, verändern die Bedürfnisse und Lebenskonzepte und Fähigkeiten der Individuen, die sich jetzt in diesen standardisierten Massenkonsum und in dieses standardisierte Familienmodell und in diese standardisierten Arbeits- und Lebensprozesse einfach nicht mehr richtig einfügen wollen. Also die drehen vollkommen frei, entwickeln andere Bedürfnisse und schreien Freiheit, Freiheit, Entspannung, Entspannung, was auch immer. Also das ist dann die Hippie-Generation. Ne? Und man kann jetzt letzten Endes sagen, dass in dem Moment etwas aufbricht, was schon immer eine Spannung des fordistischen Sozialmodells war, weil es so ist, dass das fordistische Sozialmodell eigentlich immer will, dass die Leute zwei Sachen gleichzeitig sind. Also die Familie und alles andere Sachen, das fordistische Sozialmodell fordert von ihnen, dass sie alle ein konsumistischer Suchthaufen sind, der die ganze Zeit eigentlich nur daran denkt, immer neuen Stoff zu bekommen. Und auf der anderen Seite sollen sie aber auch disziplinierte Individuen sein mit Leistungsorientierung und so weiter und so fort. Und das bricht halt 1968 auf. Die Leute wollen einfach nur noch Stoff haben und sehen nicht ein, warum sie diese blödsinnigen Tätigkeiten dafür noch erfüllen sollen. Das heißt, 68 ist vor allen Dingen eine Zeit des großen Aufbegehrens der Studierenden und jungen Facharbeiterinnen, also gerade der Gruppe, die am meisten vom Keynesianismus profitiert hat. Und die fangen jetzt auf einmal an allem rumzunörgeln, was die anderen Seiten des Keynesianismus waren. Nämlich Wettrüsten, Autoritarismus, Rassismus, Sexismus und Homophobie, destruktives Wachstum, ne, die Ökobewegung geht los, Unterentwicklung der Peripherie, man setzt sich irgendwie für die dritte Welt ein, Einschränkung von Mitbestimmung auf Lohn- und Arbeitszeitforderungen und die Beschneidung sonstiger Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, 68 ist nämlich vor allen Dingen sozusagen ein Ausbruch oder ein Versuch des Ausbruchs aus dieser starren Arbeitswelt. Und das sehen Sie auch daran, dass es außer den Studierenden, vor allen Dingen in Frankreich, Italien, dann auch die Hochzeit des sogenannten Operaismus ist. Und das heißt, in der Zeit gehen irreguläre Streiks los oder auch einfach nur stille Formen von Arbeitsbummelei oder von Sabotage. Ne? Die Subjekte wollen daran erinnern, dass es sie auch gibt. Also in den Fiat-Werken zum Beispiel war es üblich, dass die gefrusteten Facharbeiterinnen einfach angefangen haben, Bierdosen in der Karosserie irgendwie einzubauen, die dann den Konsumenten durch ein lästiges Klappern daran erinnern sollten, irgendjemand hat total blödsinnige Sachen machen müssen, damit dieses Ding jetzt irgendwie durch die Gegend fährt. Okay, das war also das Ende der goldenen Zeit im kulturellen Sinne. Dann gab es schon vor dem Ölpreisschock 1973, ab 1970 einen enormen Fall der Durchschnittsprofitrate. Das lag einfach daran, dass sozusagen die Produktivitätssteigerungskapazitäten des Fordismus einfach ausgeschöpft waren. Also es brauchte wirklich eine grundlegende neue Revolution in der Produktionstechnologie. Es gab ein paar Liegen von Kapital, steigende Arbeitslosigkeit, Rückgang der Realinvestitionen. Es gab eine massive Kapitalverschiebung in Spekulationsgeschäfte, wie das in solchen Fällen immer der Fall ist. Also erst Gold, Immobilien, dann Kunst und Rohstoffe 1972 bis 1973. Und der Ölpreisschock ist dann sozusagen nur das endgültige Manifestwerden dieser Krise, die sich die ganze Zeit schon aufgebaut hat. Gleichzeitig Aufblähung der privaten öffentlichen Verschuldung. Und all das greift nicht mehr, weil der Keynesianismus inzwischen gerade aufgrund seiner ökonomischen und sozialen Dynamik selbst zur Schranke der Kapitalverwertung geworden ist. Wie erklärt man sich das? Der Keynesianismus ist, wie gesagt, extrem starr. Also abgesehen davon, dass die Produktionstechnologie so starr ist, verhindern jetzt auch diese Tariflöhne, der Arbeits- und Kündigungsschutz, diese ganzen sinnlosen Arbeitsrechte, die in der Zeit implementiert worden sind, einfach, dass die wahre Arbeitskraft wieder flexibler gehandhabt und gestaltet werden kann. Und gleichzeitig gibt es eine erhebliche Strukturverkrustung, weil staatliche Lenkung, ne, wo verschiedene Interessengruppen eingreifen, führt immer dazu, dass Erhaltungsinvestitionen über Innovation gestellt wird. Sehen wir gerade aktuell ja auch wieder, Investitionen so moderat durchaus auch in regenerative Energien, aber bitteschön auch die ganzen alten Dreckschleudern erhalten, also die ganzen schönen Braunkohlefabriken, damit die SPD-Wählerschaft irgendwie einen Arbeitsplatz dort behält und GEW weiter, nicht GEW, die GEW macht keine Profite, also die Energieerzeuger weiter Profite machen können. So. Außerdem die Unattraktivität des Sozialmodells für jüngere Generationen, und das führt jetzt eben dazu, dass man 1975 auf der Oberflächenebene sukzessiv sagt, okay, Keynesianismus ist vorbei und in fast allen Ländern beginnt jetzt die neoliberale Revolution, die sogenannte. Nur in Deutschland nicht. Deutschland bleibt in den bleiernen Jahren der Kohl-Ära eigentlich bis so Mitte der 90er Jahre weitgehend keynesianisch. Die kommen einfach nicht hinterher mit den Reformen, die setzt dann erst Rot-Grün wirklich durch, die neoliberalen Reformen, hatte den großen Vorteil, das erklärt nämlich, warum Deutschland heute der größte Krisengewinner ist, alle anderen Nationalstaaten haben ihre Produktionskapazitäten abgebaut, Deutschland hat die erhalten und kann deswegen jetzt in alle anderen Länder exportieren, solange die sich bei uns verschulden, damit sie das Zeug auch kaufen können. Jetzt aber mein Cliffhanger und meine These. Der Neoliberalismus war nie etwas substanziell anderes, nur auf der Oberfläche, aber substanziell war er nie etwas anderes als eine total durchgedrehte und haltlose Variante des Deficit-Spendings. Und jetzt ist die Frage, wollt ihr jetzt eine Zigarettenpause? Ja. Gut.